Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Das Laberzin mit dem Zeilenende und dem Aushilfsjedi. Glück auf! Ich hätte es jetzt witzig gefunden, wenn eine andere Stimme gekommen wäre. Wollen wir die andere Stimme direkt reinholen? Steffi, Level 46, zwei Katzen. Irgendwo aus dem Ruhrpott. Grüß Gott, willkommen. Wir haben einen Gast oder eine Gästin. Guten Tag, aber Ruhrpott stimmt nicht. Es ist das Rheinland, nicht der Ruhrpott. Es ist NRW und es ist irgendwo um die Ecke von Soest. Ein tiefes Loch um die Ecke von Soest. Naja, nicht wirklich Soest, aber sagen wir mal zwischen Düsseldorf und Köln, das passt besser. Ja, du kennst unsere Klischees. Wir haben bei mir ist NRW einfach. Ich weiß. Bei dir ist NRW grau und Ruhrpott. Das ist okay. Das war es für mich auch, bevor ich hierher gezogen bin. Aber nach 12 Jahren lernt man irgendwann, okay, ist es doch nicht so ganz. Es ist sehr grün vor allem. Ich war ja, wie gesagt, auch schön in Soest. War. Was hast du mit Soest? Ich habe mit Soest gar nichts zu tun. Ich bin da noch nie gewesen. Dann solltest du da mal hin. Ich kann nur sagen, ein Abend in Soest ist, NRW auf dem Silbertablett. Ah ja, okay. Gut, werde ich mir merken. Er ist vor allen Dingen, glaube ich, sehr von sich selber begeistert, dass er im Unterschied zu allen Menschen, die nicht in der Nähe von Soest mal gewohnt haben, dass er es trotzdem richtig aussprechen kann. Stimmt, ich bin sehr angetan davon. Hast du gut gemacht? Ja, danke schön. für den Schwaben. Ja, das wäre jetzt auch so unser erstes Thema, Deutschlandreise. Wir sind ja irgendwie alle fernab der Heimat. Sind wir das? Anderswo aufgewachsen, als wir jetzt leben. Wie kommt man damit klar? Schlecht kommt man damit klar. Ja, genau. Also ich komme ehrlich gesagt gar nicht so gut damit klar, weil ich immer wieder damit hadere, ob ich wirklich hier bleiben will oder ob ich nicht doch zurück in den Norden gehe. Aber das Problem ist einfach, ja okay, dann hätte ich da zwar meine Familie, aber meine ganzen Freunde, mein Job und so wäre halt alles weg. Das heißt, ich habe neulich noch eine Unterhaltung mit meinem Vater darüber geführt, dass ich, glaube ich, irgendwie mal akzeptieren muss, dass mein Lebensmittelpunkt einfach woanders ist, als mein Herz ist. Das ist schwierig, irgendwie. Kannst du nicht okay, einfach deine Familie nach Süden importieren? Nein. Okay. Es ist sowieso ein bisschen schwierig. Meine Mutter wohnt an der dänischen Grenze, mein Vater wohnt bei Bremen, mein Bruder wohnt in Bayern. Das heißt, wir sind sowieso sehr verstreut, aber eigentlich sind wir im Herzen alle totale Fischköppe und lieben Norddeutschland, aber die Umstände haben uns eben woanders hingetrieben. Müssen wir halt mit klarkommen. Also gerade mein Bruder und ich. Okay. Das heißt, Klimawandel ist für eure Familie auch eine Chance, wenn die Küstenlinie einfach nach Süden verlegt wird, dann ergibt sich das automatisch mit der Familie. Ja, genau. Also man könnte dann so bei mir auch unterkommen für eine kurze und dann Zeit. Ist einfach Norddeutschland. Genau, dann ist das einfach Norddeutschland. Dann kann man das nicht mehr verhindern, dass es geografisch dann quasi der Süden in den Norden wandert. Oder der Norden in den Süden. Die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, du bist als Nordlicht ja dann als Podcasterin eigentlich schwer unterwegs, weil als Nordlicht hat man ja wesentlich weniger Text. Ja. Als Klischee. Ich glaube, dass ich in der Eifel gewohnt habe während meiner Jugendzeit, hat dazu beigetragen, dass ich reden lernen musste und nicht ganz so maulfaul geworden bin wie viele andere Norddeutsche. Was oh, jetzt muss ich über die Eifel wissen? Ich finde die Eifeläner jetzt auch nicht die kommunikativsten in NRW. Das stimmt, aber wenn du da neue Kontakte knüpfen musst als Jugendliche, dann musst du reden. Und ich durfte mir damals öfter anhören, dass ich ja so arrogant wäre, weil ich halt kein Eifelplatt gesprochen habe, sondern eben Hochdeutsch. Und das wäre ja total arrogant und ich würde mich besser fühlen als die anderen. Und aus Trotz habe ich dann noch mehr gesprochen, weil ich mir dachte, dann hört euch die Scheiße wenigstens richtig an hier. Ich musste gerade an diesen schönen, kennt ihr Abutze, den Film? Ja. Da gibt's doch diese Szene, wo da sitzen so die Handwerker am Stammtisch abends und da kommt so der Typ, also die reden da so, ja, das war damals alles ganz heftig, Lehrjahre sind halt keine Herrenjahre, und dann kommt einer so, ja, das war auch ganz schwer bei uns, als wir da so für die Abiturprüfung, und der eine so, was hast du? Abi, was hast du? Raus, Lutsche! Und schmeißen dann den Typen raus. Das ist so, was? Du redest Hochdeutsch? Da muss ich irgendwie, so stelle ich mir jetzt die Eifel vor. So ein bisschen wie so eine hessische Stammtischkneipe. Ja, so ungefähr. Also es war interessant. Es war, es war ein Erlebnis. Aber ich war auch nicht traurig, als ich da wieder weggezogen bin. Was sorgt denn für Integration in solchen Bereichen? Weil du hast Hobbys, aber die sind ja dann durchaus, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, durchaus ein bisschen internetiger, reichweitenstärker. Das heißt, die Hobbys, die du da so pflegst, hast du ja eigentlich gar nicht so lokal. Meinst du Integration hier? Na, Integration insgesamt, also sich irgendwo da einfinden, wo man ist. Ich meine, in der Jugend ist es nochmal was anderes, weil da hast du halt Schulklassen, in denen bist du halt in Schulklassen zusammengezwängt. Aber in Betrieben ist es ja schon wieder so, dass du, keine Ahnung, ob du mit Leuten aus deinem Betrieb irgendwie schon wieder so connectierst, dass du sagst, boah, lass mal Samstagabend irgendwie ein Bierchen oder sowas. Mhm. Oder was trinkt man in Wuppertal? Ich bin nicht mehr in Wuppertal. Weiß ich nicht. In Wuppertal bin ich auch nie weggegangen. Ach doch, einmal in eine Cocktailbar. Aber ansonsten kannst du das da auch knicken. Tatsächlich bin ich gar nicht so gut integriert, glaube ich. Weil das Ding ist, ich bin ja eher Einzelgängerin. Früher nicht so gewesen, aber mehr geworden. Und ich glaube, so die Einzige, die ich hier wirklich habe, ist halt Mel. Und sonst, geht es dann erst so wieder ab Bonn los, dass man irgendwie Leute hat. Und ich bin eigentlich die meiste Zeit alleine. Das ist ein bisschen traurig, aber so ist die Realität. Naja, und halt in der Partei so ein bisschen rumhängen, aber da ist man halt auch öfter genervt als irgendwas anderes, weil, das ist gerade so ein bisschen Hassthema von mir. Ja, es wird doch jetzt ein Bundestagsmandat frei aus dem Norden. Also. Ja, nee. Nee, danke. Ich bleib da auch lieber im Hintergrund. Ich kümmere mich bei uns hier für Kommunal um den Instagram-Auftritt. Und mit allem anderen kann man mich im Moment jagen, weil ich möchte. Kommunalwahlen demnächst, oder? Ja, am 14.09. Und genau deshalb ist das gerade alles ein bisschen angespannt, weil die Leute natürlich irgendwie voll auf Power laufen, aber gerne auch möchten, dass jemand anders Dinge für sie tut. Und ich sehe das gar nicht ein, weil ich denke mir, wenn du in den Stadtrat willst, dann sollst du halt selber mal Sachen machen. Und ich möchte gerne, dass du mir in Projekten zuarbeitest und nicht irgendwie erwartest, dass ich dir alles von Hintern klee. Und das gibt manchmal so ein bisschen Streitigkeiten und jeder hat so seine Meinung und gerade wenn es irgendwie um Zusammenarbeit oder nicht mit der AfD geht und bla bla bla bla bla, es ist alles sehr schön gerade. Bin froh, wenn das vorbei ist in 2 Wochen. Parteien einfach zum Thema Politik, jeder Verein. Zum Thema Politik kommen wir auch gleich noch. Ach, wie schön. Aber ich habe noch eine Frage zum Thema Reisen durch Deutschland. Weil du schon gesagt hast, Nordlicht. Ich merke so ein bisschen, also ich bin ja als Schwabe nach Sachsen gezogen. Das Zeilenende ist aus dem Bergischen Land über das hässliche Hessen ins Schwabenländle. Verkürzt. Und wir hatten letzten, ja, sehr verkürzt. Ich habe Bergisch, Gladbach und Paris ausgelassen. Da war Claudia auch schon. Und die Frage, wir haben letztens auch so ein bisschen, also es gibt ja immer diesen Menschen mit der Hundekrawatte, der von tausendjähriger deutscher Geschichte redet. Und wir saßen letztens dran und haben immer so ein bisschen herausgearbeitet, dass die deutsche Geschichte so 1871 anfing. Vielleicht kann man noch ein bisschen, ja, 1848 dazu nehmen, wenn man es wirklich mit gutem Willen möchte oder sowas. Aber es wird schon schwierig. Dementsprechend, Deutschland ist noch gar nicht so alt, vielleicht so 150 Jahre. Wenn man aber so Leuten zuhört, die durchs Land reisen oder von A nach B ziehen, dann merkt man so, manchmal frage ich mich mal, ist Deutschland eigentlich tatsächlich ein Land, also so eine Nation, oder ist es eigentlich nur so eine Sprachgemeinschaft und am liebsten wäre man doch wieder getrennt voneinander? Also ich meine, ich kann nur als Württemberger sagen, Baden kann gern weg. Also als Schwabe mag man den Baden und natürlich nicht so gern. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wo du unterwegs bist, beziehungsweise wen du fragst. Also wenn du Norddeutsche fragst, können die Bayern gern weg. Und wenn du Bayern fragst, können die Norddeutschen gern weg. Und ich glaube, das ist schon irgendwie ein Flickenteppich. Ich glaube tatsächlich, wenn du andere Länder nimmst, die sich mehr so als eine Nation verstehen, hast du das hier, glaube ich, gar nicht so. Und ich glaube, auch dieses Ost und West ist immer noch dummerweise so ein Thema, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich mir immer so denke, ja, ist doch jetzt so lange her, meine Güte, Leute, kommt doch langsam mal klar. Aber aus welcher Sicht verstehst du es nicht? Also ich kann an der Stelle tatsächlich sagen, dass das Interessante ist, die Ossis sind noch beleidigt oder was weiß ich was. Ich habe ja jeden Tag mit Ostdeutschen zu tun, und wenn du so auch im Betrieblichen, ich arbeite für ein Unternehmen, das nicht in Leipzig beheimatet ist, sondern unsere Base ist eigentlich im Westen drüben, wenn du das so mit Leuten sprichst, hast du manchmal schon so die Geschichte, wie das Unternehmen auch entstanden ist. Und das ist also ein ostdeutsches Unternehmen, das dann irgendwie zu einem Westdeutschen dazu gekommen ist. Und ja. Also ich kann's, aber das ist halt, ich kenne halt keine andere Sicht als die Westdeutsche, ne? Weil ich weiß, wir haben irgendwie Verwandtschaft gehabt im Osten, habe ich aber nie kennengelernt. Und ich kenne sehr wenige Leute aus dem Osten. Aber ich habe ja tatsächlich aktiv noch die Teilung von Deutschland mitbekommen und auch verstanden, was da passiert ist, als Deutschland wieder zusammengeführt wurde quasi. Und ich konnte und kann es immer noch nicht verstehen, wieso so aus westdeutscher Sicht irgendwie so abschätzig und wenig wertschätzend über Ostdeutsche gesprochen wird. Das ist halt eine Sichtweise, die ich nicht verstehe. Und ich finde es halt auch nicht besonders gerecht, dass Ostdeutschland in vielen Sachen so abgehängt ist, wie zum Beispiel Löhne und Infrastruktur und so. Ich weiß, da passiert langsam was. Ob es mehr ist als vorher, glaube ich nicht. Irgendwas passiert da, aber es wird halt irgendwie, es hinkt immer noch hinterher, und es sind jetzt schon über 30 Jahre. Also bitte, Leute, so langsam muss man doch mal verstehen, dass wir ein Land sind. Also ich muss schmunzeln, weil also das Argument für die Löhne ist die Produktivität, die man immer unterstellt. Wobei die Produktivität nicht heißt Fleiß, sondern die Produktivität heißt, wie viel, wenn ich 1 Euro reinstecke, wie viel kriege ich raus? Mhm. Und dadurch, dass du aber die ganzen DAX-Unternehmen eher im Westen hast als im Osten, und DAX-Unternehmen halt meistens die lukrativeren Unternehmen sind, wenn du da 1 Euro rein investierst, kriegst du halt wesentlich mehr Return of Invest, und dann hast du natürlich ganz schnell eine Produktivität, die halt einfach ein bisschen höher ist in manchen westlichen Bereichen. Also gerade so München hat ja auch, glaube ich, die meisten DAX-Unternehmen, Zeili, korrigiere mich, wenn wir dann andere Ergebnisse hatten. Ich glaube, Bayern hat auf jeden Fall die meisten DAX-Unternehmen da in der Richtung, als wir letztens über die DAX-Geschichten gesprochen haben, und neben NRW und Baden-Württemberg. Und ja, das Argument mit der Produktivität ist halt, ja, der Mensch arbeitet aber trotzdem 40 Stunden und ja, wenn du, ich muss immer so schmunzeln, wenn die Leute sagen, ja, im Osten geht ja so langsam was. Ich wohne in Leipzig. Ich glaube, Leipzig kannst du gegen jede Ruhrpottstadt stellen und das Ding hier ist entwickelter als wahrscheinlich jede Ruhrpottstadt aktuell, weil das Ding halt boomt und gentrifiziert wird und wächst und kracht und macht und tut. Also ich glaube, ja. Aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass viele Menschen im Westen, und da schließe ich mich gar nicht aus, oft dieses Bild haben vom Osten, vom ländlich geprägten Osten. Und die einzigen Male, die ich wirklich drüben war, war halt auf der Leipziger Buchmesse, da siehst du wenig von der Stadt, da kriegst du wenig mit. Du hast halt wenig Berührungspunkte irgendwie mit dem alltäglichen Leben. Und dadurch, Klar. dass du das nicht hast, hast du dieses ländlich geprägte Bild so, ah ja, die sitzen da ja alle bei sich auf dem Acker und schaufeln nach Kartoffeln oder was, also jetzt übertrieben gesagt, ne? Ich glaube, das ist so, wenn man sich da mal aktiv mit beschäftigen würde, sich da selber auch weiterzubilden, würde man den Osten vielleicht auch besser verstehen und eher sehen, was geht da ab und was geht da nicht ab. Muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, habe ich zu wenig Interesse dran. Ganz ehrlich. Was du da als Klischeebild über den Osten skizziert hast, ist ja tatsächlich ein sehr realistisches Bild davon, wie das ländliche Baden-Württemberg aussieht. Ach so, okay. Nee, ja, es ist auch, nein, es ist auch das ländliche Sachsen zum Beispiel. Also ich kann nur sagen, wenn ich die Orte hier aussprechen könnte, wie sie heißen, könnte ich dir jetzt auch ein paar Orte nennen, wo du definitiv nicht hin willst. Aber ein paar kann ich auch aussprechen. Das ist so Dölitz, Dösen, Delitzsch, da willst du nicht hin. Das ist so, also Grimma, und einer meiner Lieblingsorte ist Wurzen. Ja. Denn über Wurzen sagt man, wenn man auf Wurzen zufährt, also vor Wurzen schlecht, nach Wurzen wieder besser. Interessante Wortspiele da auf jeden Fall. Ja, Wurzen kennst du von den Wurzener Flips und von den Wurzener Cornflakes. Das ist eine. Ich kenne keine Wurzener Cornflakes, also. Es ist gut, dass ich nicht der Einzige bin, der diese schlimmen Wortspiele jetzt mal abbekommen muss. Verteilt und ich nicht der einzige Mensch bin, der hier leidet. Aber was mich tatsächlich ein bisschen interessieren würde, ich würde ja auch behaupten, dass wir keine Sprachgemeinschaft sind, weil die Menschen im ländlichen Baden-Württemberg da so in der Horba-Ecke beispielsweise, die verstehe ich nicht, selbst wenn die mit Untertiteln geliefert werden. Da liegt aber an den Vokabeln, oder? Das liegt daran, dass die Schwäbisch schwätzen. Ja, aber das liegt an den Vokabeln, die sie verwenden. Das ist eine andere Sprache. Okay. Das ist eine komplett andere Sprache, da komme ich nicht mit. Aber gibt's was, was uns verbindet? Gibt's was? Ja. Weiß ich nicht. Dass wir alle Hochdeutsch verstehen? Keine Ahnung. Nicht können, aber verstehen. Ja, nicht jeder kann das. Sowas muss ja manchmal auch einfach festgestellt werden. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung für Deutschland. Das ist, wir verstehen alle Hochdeutsch. Ja. Ja, und man kann viele ja mal meckern gerne. Extrem viel meckern. Deutsche sind Mecker-Weltmeister, glaube ich. Deutschland und die Land Besten sind die Schwaben. Das Deutschland, das Land der Motzer und Meckerer. Ah, ja. Schön. Definitiv. Ja, die Besten sind die Schwaben, weil wir Schwaben bruddeln. Das ist bei uns so in der DNA drin. Bruddeln. Wieder was gelernt. Guck. Ja, so heißt es bei uns, Brudle. Ja, du kannst Samstags triffst einen, guckst du bei der Kehrwoch zu, merkst, der macht's nicht gescheit, kannst du über den Brudle am Sonntagabend. Ja. Am Abend. Gesundheit und. Ja. Eine Ost-West-Geschichte, die übrigens auch existiert, ist die große Erfolgsgeschichte aus Leipzig, ist ja nach Köln gezogen. Die Gamescom. Ja, die hieß ja eigentlich GamesCon, wegen Convention. Ich weiß. Dann hat man gemerkt, oh, GamesCon können wir in Köln nicht sagen, weil Markenrecht. Also haben sie Gamescom draus gemacht und irgendwer hat dann immer die Frage gestellt, warum denn Com? Also, weiß ich nicht, Come Together oder was? Warum Gamescom? Ich glaube, das soll für Community sein, kurz. Naja, die Kölner haben einfach gesagt, ist halt so, jetzt geh weg. Wie die Kölner halt so sind. Hätten noch immer Jotja Jange. Machen wir einfach. Eben. Wir importieren einfach die gute Leipziger Messe nach Köln. Ja. Und laden dann natürlich ganz viele YouTuber ein, die sich da im Notfall noch prügeln. Da haben sich YouTuber geprügelt? Immer mal wieder. Cool. Cool. Ich würde hingehen. Würde ich mir anschauen. Da siehst du im Zweifelsfall gar nicht viel von. Also das Problem ist, dass es da einfach so voll ist, dass du, also ich gebe nicht so viel Geld, so viel in Anführungsstrichen Geld, für eine Eintrittskarte aus, um mich dann da 4 Stunden hinzustellen, nur um einen Trailer sehen zu dürfen und 4 Stunden in der Schlange zu stehen dafür. Nein, das sehe ich nicht ein, wirklich. Das kann ich auch zu Hause vorm Computer machen. Rufe Google auf, sage, zeig mir Trailer für Spiel XY und dann löbt das. Aber also nur, dass ich das Konzept Gamescom richtig verstehe. Mhm. Da geht man hin, um sich Trailer von Videospielen anzuschauen mit anderen Leuten. Jein. Und steht dabei in einer stickigen Wolke. Wenn ich das klischeehafte Publikum mir vorstelle, bekommt man sehr viel Achsgeruch in die Nase. Das klingt ja albtraumhaft. Also das bleibt nicht aus mit dem Geruch. Du kannst dir das so vorstellen. Du hast ein riesiges Messegelände mit Zehntausenden von Leuten, die sowohl sich neue Spiele angucken, da kannst du manche Spiele kannst du anspielen als Demo, dann kannst du dir Trailer angucken, dann gibt es aber auch noch Events, also das heißt, da laufen zum Beispiel auch sehr viele Cosplayer rum, dann gibt es Bühnenshows, Wettbewerbe etc. mit Cosplayern, dann gibt es E-Sports Sachen, die da ausgetragen werden, gibt aber auch viele Publisher, die selber dann irgendwelche Events machen, Livestreams, teilweise YouTuber, die dann da auch Fantreffen machen und also das ist inzwischen so ein riesen Community-Fantreff. Zu dann, viel für mich. Dann bin ich auf jeden Fall, dann bin ich trotzdem schon mal beruhigt. Also ich hatte ein bisschen Angst um die geistige, also ich habe immer noch Angst um die geistige Gesundheit vieler Menschen, aber jetzt wäre ich noch besorgter gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre. Nein. Ja, das Schöne ist, wenn man diese Berichterstattung über die Gamescom anschaut, dann hat man ja auch teilweise so dieses Sicherheitskonzept funktioniert nicht, weil du hast einen YouTuber, so ein Glücksspiel-YouTuber, der läuft dann einfach mal so durch die Halle, um ihn rum laufen irgendwelche 13-jährigen Popelkids, Pickelkids und hast du nicht gesehen, Kids, die, ja, und damit rennt ein Riesenpulk um ihn herum und er läuft einfach durch die Halle und die Kids, und du hast dann so, ja, eine Riesentraube, die sich einfach so wie so ein Mahlstrom durch eine Halle wälzt. Und denkst auch so, ja, ich würde jetzt hier gerne eigentlich nur stehen, aber ja, 100 Kinder plus ein Glücksspiel-YouTuber, ja, geht halt nicht so einfach. Ja, das ist halt das Problem mit den vielen YouTubern und Influencern und so, die da kommen. Teilweise rasten die Leute sehr aus und es bewegen sich unfassbare Massen plötzlich los. Und das kann, je nachdem, wie voll das in der jeweiligen Halle oder in den Gängen dazwischen ist, schon mal ein bisschen ausarten, sag ich mal. Ach, können die nicht einfach ihre eigene Messe haben? Ihre YouCom oder sowas? Aber da darf ja nicht jeder hin. Das gab's ja eine Zeit lang. Es gab ja die Videodays. Die waren an die Gamescom angekoppelt, aber gibt's ja nicht mehr irgendwie in der Form. Man hat lässt jetzt einfach die ganzen Gaming-YouTuber. Und das Schöne ist ja, in der Zwischenzeit nennt sich ja jeder Spacken irgendwie Gamer, nur weil er halt mal irgendwie einen Twitch-Kanal hat und neben seinen ganzen Let's Talk und was weiß ich was Influencer-Kram eben auch mal hier und da ein Spielchen spielt. Womit wir bis beim Thema sind, Gaming. du machst ja tatsächlich Twitch. Ja. So zum Spaß. Ich erwarte da nichts von, da kommt eigentlich auch kein Geld mit rum und nix, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich bin auch froh, wenn ich nicht mehr als 10 Zuschauer habe, aber für mich ist das so ein, also sonntags ist besonders schön, weil das ist so ein Sonntagsnachmittagsplausch irgendwie mit Menschen, die dann kommen. Wir sind so ein paar kleine Leute, die sich dann so treffen und ein paar kennt man persönlich, ein paar nicht. Und dann spielen wir einfach 2 Stündchen zusammen und dann ist gut. So. Ja. Okay, was spielst du da so? Ich habe da keine Ahnung. Also ich streame eigentlich freitags und sonntags. Freitags mache ich immer Story-Spiele. Im Moment spiele ich Stray. Davor habe ich Little Nightmares 1 und 2 gespielt und was habe ich denn noch hier? Nicht The Last of Us. Wie heißt das denn noch hier, dieses blöde Spiel mit den 2 Geschwistern? A Plague Tale. Plague Tale, die beiden Teile habe ich gespielt. Ja, und sonntags spielen wir im Moment, der Dennis und ich, zusammen Baldur's Gate 3. Okay. Und Enshrouded spielen wir sonst auch. Und haben jetzt noch so ein paar, also es sind immer so Gemeinschaftsspiele, die wir machen. Und es ist sehr lustig. Was hast du für einen Baldur's Gate Charakter? In dem gemeinsamen Spiel spiele ich eine Tiefling-Schurkin und in meinem Solo-Spiel habe ich eine Menschen-Waldläuferin. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also der Tiefling zumindest. Menschen spielen ist ein bisschen lame, aber komm, dafür ist es das andere Tiefling. Ja, aber ich finde Tiefling ist schon auch ziemlich cool und ich bin ja auch ein sehr großer Fan von Karlak und von daher dachte ich mir, dann mache ich das doch auch mal. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Baldur's Gate insgesamt 3 insgesamt? Bitte? Baldur's Gate 3 insgesamt auch soweit? Weil ich frage, weil ich irgendwie beim ersten größeren Kampf mehrfach gescheitert bin. Seitdem liegt es frustriert in der Ecke. Oh ja, das ist der Grund, weshalb ich angefangen habe, es mit Dennis zusammenzuspielen. Ich habe solo angefangen und Dennis wollte es gerne spielen, aber hat dann festgestellt, er kommt nicht so richtig klar mit dem Gameplay und mit dem Prinzip und so. Und dann habe ich gesagt, komm, lass zusammen spielen. Und er liebt die Story und die Charaktere und alles. Aber er hat auch gesagt, ich wäre über den ersten Kampf ohne dich nicht hinausgekommen. Weil er hat es irgendwie 2-3 Mal versucht und dann lag das nämlich bei ihm auch frustriert in der Ecke. Und jetzt, wo wir es zusammen machen, läuft es. Also wir sterben viel, sehr, sehr viel. Aber wir sind jetzt im letzten Akt angekommen und sind guter Dinge, dass wir es auch durchkriegen. Das Interessante ist, dass ich hatte es ja witzigerweise angefangen und ich habe eigentlich in den ersten Kämpfen überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Das war irgendwie so, ja gut, hier auf die Mütze, da auf die Mütze. Ich bin ja so ein bisschen durch verschiedene DSA, Blackguards und Co. Schon so ein bisschen gestellt und Dragon Age Origins ist ja auch nicht gerade so ohne. Da stirbst du dich ja auch manchmal durch, oder zumindest ja bei Dragon Age Origins. Baldur's Gate 3 habe ich ich habe dann irgendwann den ersten Akt beendet und habe gesagt, okay, komm, jetzt, du hast hier vielleicht noch einiges zu tun, Hexe hier oder da oder was weiß ich was, aber du darfst ja schon weiter, jetzt machst du mal. Bin dann weiter und habe dann auch da das erste Mal so richtig schön auf die Mütze gekriegt und dachte so, okay, wahrscheinlich müsste ich den ersten Akt jetzt doch noch ein bisschen intensiver spielen oder länger spielen. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, aber jetzt, ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf den ersten Akt. Und dann habe ich so auf meine Spielzeit geschaut und ich müsste nachschauen, aber wahrscheinlich stehen da 40 Stunden oder so. Und denkst du so, okay, du hast jetzt echt schon viel angeschaut. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist Gaming auch einfach mal etwas, wo du wieder was anderes irgendwie in die Hand nehmen musst. Und da ist auch schon die Frage, irgendwie ist Gaming heute an manchen Stellen eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, sondern eher so ein Abarbeiten eines Pile of Shame? Nur bei meinen Freitagsstreams. Das ist der Grund, warum ich freitags streame. Ich habe eigentlich nur einmal in der Woche gestreamt. Und das Pile of Shame abarbeiten mache ich an den Freitagen, weil ich mich manchmal dazu zwingen muss, ein paar Spiele anzufangen. Ich habe neulich tatsächlich nochmal geguckt, wie viele Spiele ich allein auf meinem PC habe, so in meiner Steam-Bibliothek und so, wie viel ich noch nicht angefangen habe. Und habe mich erschrocken, weil ich mir so denke, unfassbar, und ich habe noch so viel für meine Konsolen und so da stehen, die ich auch alle anfassen müsste, die Sachen. Und ich weiß einfach nicht, also ich müsste mir 30 Jahre Sabbatical nehmen dafür. Deshalb, freitags ist Abarbeiten von Pile of Shame, aber ansonsten mache ich das nicht. Weil für mich ist das, ich liebe es, Geschichten zu erleben und so Fantasiewelten zu entdecken. Ich glaube, das wird mir nie langweilig oder werde ich nie das Gefühl haben, ich muss das jetzt machen. Ich suche mir halt immer das raus, worauf ich Lust habe, weil ist ja ein Hobby und soll ja auch Spaß machen. Ein stumpfes Abarbeiten. Oh, nee. Nee. Ja, aber wenn man mal auf den Stapel guckt, dann... Ja, ich habe das bemerkt mit, ich habe jetzt Galactica mal durchgezockt. Weiß nicht, ob du bist ein Theme Hospital in Space quasi. Oder Two-Point Hospital in Space. Und das Witzige ist, ich hab dort auch das DLC drauf schon gehabt und ich habe das jetzt durchgespielt. Und das Interessante ist jetzt, bei dem Spiel habe ich jetzt so gemerkt, wenn da jetzt ein DLC rauskommen würde, ich würde es nicht nochmal anfassen. Ich habe Two-Point Museum, Two-Point Hospital und Two-Point Campus. Wenn da ein gutes DLC rauskommt, würde ich zum Beispiel wieder spielen. Deswegen, also Galactica war für mich ein, hey, macht Spaß, aber ist dann doch eher so ein Abarbeiten, weil du das Spiel halt dann irgendwie doch auch hast und du hast es halt irgendwann, ja, weißt du was, spielst durch, du kannst es als Haken hinter und du hast es durch. Mhm. Und bei anderen Spielen hast du dann so, ja, okay, da kann man dann doch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ja, und wie gesagt, bei Baldur's Gate, wenn ich da jetzt nach dem ersten Akt denke, boah, 40 Stunden? Ach, weißt du was, 120 Stunden willst du jetzt doch nicht investieren, dann nimmst du lieber irgendwie was anderes noch in die Hand. Und ja. Ja, das ist halt das, was ich sage, ne? Man muss halt immer gucken, was einem gerade Spaß macht. Das sollte man ja auch tun. Wieso auch nicht? Also zwingt dich ja keiner zu. Ja, ja, klar, aber wenn du was zocken möchtest, möchtest du oder was zocken, was du irgendwann mal zu Ende spielst und kennst du How Long to Beat? Ja. Absolute Kryptonit-Seite und auf der anderen Seite doch ein guter Helfer fürs Leben, weil auf der einen Seite sagst du, was? 60 Stunden? Nee, da fange ich gar nicht erst an. Und auf der anderen Seite denkst du so, ach komm, ob ich jetzt hier zwei 30er-Spiele spiele oder 61er, das halt echt Spaß macht. Ich guck mir das nie vorher an, wie lange ein Spiel braucht, um durchgespielt zu werden. Ich möchte das gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wenn mich ein Spiel interessiert, denke ich mir, okay, wenn es mich fesselt, dann ist es mir auch egal, ob ich 100 Stunden dafür brauche. Und wenn das dann so ist, dann ist das so. Und wenn ich es doof finde, höre ich eh auf, es zu spielen. Also dann ist mir auch egal, wie lange das dauert. Naja gut, ich habe für mich beispielsweise halt dieses Thema, dass ich, wenn ich in Urlaub fahre, dann hätte ich gerne so, keine Ahnung, kein Spiel im Hinterkopf, wo ich denke, boah, nee, musst du nach dem Urlaub direkt irgendwie mal überlegen, ob du das dann doch mal durchzockst. So, weiß nicht, dieses One More Turn Ding und dann bist du durch mit der Partie in Civilization zum Beispiel auch, wo du dann doch mal noch einen halben Abend da sitzt und denkst, ja, okay, dann halt doch noch. Ja, Civilization ist so ein Spiel, wenn ich damit anfange, dann versacke ich da richtig drin. Das ist ganz schlimm. Plötzlich sind 8 Stunden vergangen. Was? Genau, und dann möchtest du aber gerne aber auch die Partie dann zu Ende gespielt haben. Idealerweise denkst du so, komm, okay, also es sind noch, keine Ahnung, 40 Züge oder 30 Züge, bis ich dieses Weltraumrennen gewonnen habe, dann spiele ich es halt noch fertig. Ja. Oh, Moment, der Kater will sich auf die Tastatur legen. Sekunde. Alle Zeit der Welt für Katzen. Genau. Ich muss nur aufpassen, dass er nicht irgendwie auf den Pauseknopf kommt oder so. Das wäre doof. Ja, zum Thema Twitch habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir hatten vor vielen Jahren eine TikTokerin im Gespräch und da fragte das Zeilenende natürlich, war damals meine große Chance, eine TikTok-Karriere anzufangen. Und wir haben uns dann natürlich Tipps eingeholt, was ich machen soll, um bei TikTok erfolgreich zu sein. Die Aussage war übrigens einfach nur ich selbst sein. Und du siehst, meine große Karriere bei TikTok. Jetzt natürlich, nehmen wir an, das Zeilenende möchte Karriere auf Twitch machen. Mhm. Hi. Jetzt bist du die Expertin von uns dreien. Ich bin da keine Expertin, aber... Na, von uns dreien schon. Ja, okay. Also ich glaube, wenn man da Karriere machen möchte, oh Gott. Also jeden Tag streamen, am besten so lang wie geht, damit man so viele Leute einfangen kann, wie geht. Und unterhaltsam sein. Und das liegt nicht jedem. Ich zum Beispiel bin auch null unterhaltsam. Und darum benutze ich das halt mehr so als so ein Kontaktding. Und ich glaube, streamen ohne Ende, Zeit reinbuttern ohne Ende und auf irgendeine Art unterhaltsam sein. Und dann läuft es oder läuft es nicht. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit Glück zu tun. Oder damit, ob du von anderen gepusht wirst, die schon bekannt sind. Okay. Das ist. Und du musst halt das richtige Spiel erwischen wahrscheinlich. Und das auch. Am besten immer die Sachen, die gerade total in sind und dann einfach rausballern, was geht. Okay, also Glück und Spiel, und ich habe gehört, dass Hot Tub auch so ein Ding ist. Das heißt, ich könnte einfach Glücksspiele im Hot Tub, oder? Das ja. Ja, klar, aber dann oberkörperfrei, ne? Das muss schon sein. Ja, natürlich. Notfalls auch unterkörperfrei, wenn ich dafür nicht gebannt werde. Ja, ich glaube, dafür wirst du gebannt. Aber wenn du oberkörperfrei mit so kleinen Herzchenpflastern über deinen Nippeln, dann dürfte das eigentlich gehen. Kein Problem. Perfekt. Also oberkörperfrei und irgendein knappes Nagelhöschen. Ich bin schon gespannt auf deinen ersten Stream. Zeili, kann ich dich ganz kurz mal fragen? Du erinnerst dich, wir hatten Mel schon mal zu Gast. Und witzigerweise haben wir im Nachgang haben wir mit ihr auch über Twitch gesprochen, und sie hat uns damals den Link zur Cold Tub, also zu diesem Mammal Rescue Center, wo du quasi... Oh ja. Wäre nicht Cold Tub was für dich? Ich hab also ganz ehrlich, mit Ottern schwimmen wäre doch ziemlich cool. Genau, ja, mit Ottern schwimmen. Aber im warmen Wasser wäre halt schon angenehmer. Ich bin ja mehr so der Thermenmensch und nicht so der Freibadmensch. Yeah. Ja, aber das sind die Otter nicht so richtig. Kannst ja einen Taucheranzug anziehen, dann geht das ein bisschen besser. Also Otter sind in Gay Tribes junge, behaarte Männer, die noch nicht so kräftig gebaut sind wie Bären. Also ich könnte mir auch mit solchen Ottern irgendwie durchaus den Hot Tub vorstellen. Auch da bin ich auf das erste Video gespannt. Doch eher Onlyfans-Karriere. Ja, vielleicht. Ja, dein Kanal heißt dann Hello from the Otter Side. Oh, wow. Badum. So, also ich sag mal so, meine Twitch-Karriere scheidet daran, dass keiner mehr Dad-Jokes mag. Du spielst ja vor allem auch Horrorspiele gelegentlich im Stream. Ich habe noch eine Frage. Gibt es denn unter diesen Twitch-Streamerinnen, die Horrorspiele spielen, gibt es da so etwas, das sich Scream Queen nennt? Also wie es früher im Film gab? Es gibt einige, die da wirklich prädestiniert für sind, die bei jedem kleinen Kram rumschreien, so wie ich. Ich erschrecke mich nämlich wirklich bei jedem kleinen Mist. Aber es gibt auch ein paar, die sind so abgebrüht. Also das ist unfassbar. Da kommt der wildeste Horror-Shit um die Ecke und die sitzen da nur so, was wollte der jetzt von mir? Und ich denke jedes Mal, wie macht ihr das? Ey, ich hätte schon 3 neue Unterbuchsen gebraucht. Aber ja gut. Ja, ich sag mal so, Stray hat auch so seine dunklen Ecken. Also ich habe Stray durchgezockt und habe da auch Spaß gehabt dran. Bisher finde ich, geht's tatsächlich. Ich erschrecke mich immer, wenn bestimmte Sounds bei mir vom Sound Alert abgespielt werden. Und ich weiß schon, warum ich darauf verzichtet habe, bei meinen Sounds irgendwie einen Schrei zu hinterlegen oder so. Weil ich dann, glaube ich, vom Stuhl direkt durch die Decke springen würde. Und sowas möchte ich nicht. Da erschrecke ich mich wirklich sehr. Aber generell, also Stray finde ich unfassbar gut. Auch wenn ich es merkwürdig finde, gegen Riesenzecken zu kämpfen, beziehungsweise vor ihnen wegzulaufen. Aber ja, gut, macht Spaß. Eine Katze zu sein ist auf jeden Fall super. Stehe ich drauf. Ja, ich hatte auch Spaß. Wobei auch Stray hat witzigerweise hinten raus dann so dieses, ja, okay, will ich es heute noch durchspielen oder übermorgen? Also es, hinten raus hat es dann irgendwann so Längen, weil du dann irgendwann so, ja, okay, du, ich muss jetzt dahin laufen. Also dann irgendwann wird es zum Walking Simulator, ohne dass du noch viel Action hast, zeitweise. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich gucke mir sowas ja vorher nicht an, wie wir schon gelernt haben. Ja, wir hatten es vorhin schon angekündigt, Politik. Du machst ja auch, du bist ja auch in der Politik aktiv, und wir sprechen jetzt auch über Politik, aber die Frage ist eigentlich, will man heute überhaupt noch über Politik reden? Ich glaube, es ist wichtig, über Politik zu reden. Das Problem ist nur, mit wem und auf welche Diskussionskultur einigt man sich. Es gibt auch Menschen, mit denen möchte ich gar nicht über Politik reden. Das sind alles die Leute, die gerne ein Stück braune Kacke an ihrem Schuh kleben haben, weil das geht für mich einfach nicht und du merkst halt einfach, du kommst an die Leute nicht mehr ran. Wer allerdings daran interessiert ist, irgendwie Demokratie zu leben und ein Land zu schaffen, in dem alle gut miteinander leben können, völlig unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität, sonst was. Mit denen unterhalte ich mich meistens sogar ganz gerne. Ja, die Frage, die sich mir halt aufdrängt, ist halt diese Man-darf-ja-nichts-mehr-sagen-Fraktion. Ja. Es gibt ja diese Man-darf-ja-nichts-mehr-sagen-Fraktion. Haben die in der Zwischenzeit mit ihrer Diskussionskultur und mit dem Umfeld und dem verschärften Ton eigentlich dafür gesorgt, dass man selbst jetzt tatsächlich eigentlich nichts mehr sagen will? Wenn man sich denkt, oh, ernsthaft, Friedrich? Ich glaube, dass das in Teilen tatsächlich so ist. Gerade was Social Media angeht, aber ich finde, Social Media ist halt auch nochmal so ein besonderer Bereich, weil die Leute halt, also wenn du mit jemandem redest und du kannst ihm in die Augen gucken, dann verhältst du dich ganz anders, als wenn du denkst, der weiß ja eh nicht, wer ich bin und ich kann mich jetzt hier einfach wie eine offene Hose benehmen und rumpöbeln wie sonst was. Also ich habe das neulich gehabt, da hatten wir unter einem Video, das wir auf Facebook gepostet haben, einen, naja, ich will nicht sagen Shitstorm, aber es kamen sehr viele Anhänger der blauen Herzchen-Fraktion vorbei und haben sich mal wieder aufgeregt darüber, dass Klimaschutz eine Lüge ist. Wir brauchen das gar nicht. Klimaerwärmung findet nicht statt und bliblablu. Und dann habe ich halt seit langer Zeit mal wieder versucht, mit einem von denen, der mir noch am vernünftigsten erschien, eine Diskussion zu führen, habe gesagt, hey, pass auf, warum denkst du, dass das so ist? Guckst du dir wissenschaftliche Sachen an? Interessierst du dich irgendwie dafür, was wissenschaftlicher Konsens ist? Und darauf habe ich keine richtige Antwort bekommen, außer, bist du etwa auch der Meinung, dass sich alles immer weiter erwärmt? Ich so, ja, also guck dir halt einfach mal an, was über die letzten Jahre an Forschung betrieben wurde, was für Temperaturen wir gemessen haben, wie es auf der Welt abgeht, wie die Gletscher aussehen, wie die Arktis aussieht. Und daraufhin bekam ich ein Video von Dieter Nuhr von ihm geschickt. Und das war... Das war der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, wenn das deine Diskussionsgrundlage ist, ein Video von Dieter Nuhr, der darüber redet, dass Klimapolitik nichts bringt, dann brauchen wir hier auch nicht weiterreden. Schönen Tag noch. Denn das ist dann der Moment, in dem ich mich rausziehe, weil ich merke, da ist kein echtes Interesse da und das tue ich mir auch nicht mehr an. Da kriege ich nur Puls. Für bevor der Orangenmann, die ihn nicht kennen, das muss man ja hier auch einblenden. Wir haben ja auch jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Professor Dr. Dr. Dr. H.C. Mult Dieter H. Nuhr, Dieter H. Nuhr, Entschuldigung, er heißt ja Herbert mit zweitem Vornamen, ist ein deutscher Komiker, Lehrer und Klimaexperte. Vor allen Dingen Klimaexperte. Ja. Ja, ja. Das Witzige ist ja, wenn du so, bevor der Orangenmann mal an der Macht war wieder, konntest du ja auch über amerikanische Politik und so reden. Wenn du dich so mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt hast, dann hast du gesagt, ja, die USA helfen und es ist ja auch gut, dass die USA helfen. Da bekamst du dann regelmäßig Videos von Volker Pispers zugeworfen, wo du auch dachtest, ich glaube, der Volker meint das nicht so, wie du das meinst, aber ja, interessant. Volker Pispers war natürlich US-kritisch und hat natürlich auch damals wunderbar gegen Bush ausgeteilt, was ja auch verständlich war, haben wir ja damals auch getan. Ich meine, der Irakkrieg, ich habe darüber meine Magisterarbeit geschrieben und ja, mein Fazit über den Irakkrieg ist jetzt auch nicht das, dass man sagt, boah, hätte aber unbedingt sein müssen. Die Wissenschaft sagt auch, hätte nicht unbedingt sein müssen. Also das, wo du beim Afghanistan sagen kannst, ja, ja, klar, okay, ist erklärt, warum man das macht und NATO-Bündnisfall, Artikel 5, passt wunderbar, go for it, alle marschieren mit und ob das am Ende gut oder schlecht war, kann man dann im Nachgang beurteilen, es ist zumindest eine Erklärung dahingehend, aber Irak so, nee, eigentlich eher nicht. Und es gibt schon einen Grund, dass es die Koalition der Willigen war und nicht die Koalition der Leute, die da einen guten Grund dafür haben. Ja. Jetzt müssen wir für die Älteren übrigens erstmal noch einspielen, weil Professor Dr. Dr. H.C. Mult Volker M. Pispers war ein deutscher Kabarettist. Ja. Lehrer und Experte für Globalpolitik. Man muss übrigens dazu sagen, Sergei Lavrov war ja damals auch schon Außenminister von den Russen. Und der hat in der Dokumentation was Interessantes gesagt. Der hat nämlich gesagt, naja, wenn die Russen in der Ukraine, wenn die Russen im Irak einmarschiert wären, die hätten Massenvernichtungswaffen gefunden, was eine sehr herrliche, doppeldeutige Wolte ist. Also. Aber ja, und du kriegst halt solche Sachen. Ich meine, wir haben jetzt auf Threads die Tage einen Post gemacht, womit wir ein bisschen stänkern wollten, so ein bisschen pieksen. Wir waren schon gegen rechts, als die Omas gegen rechts noch rechte Parteien wie die CDU gewählt haben. Was glaubst du, was da drunter passiert ist? Und es war auf Threads, also es war nicht X oder es war nicht... Darf man noch Twitter sagen? Man darf ja heute nichts mehr sagen. Es ist total lustig, was da für Gestalten aufgeschlagen sind, weil das war ja doch doppeldeutig und dreifachdeutig, weil du natürlich die CDU als rechte Partei hingestellt hast, die Omas gegen rechts eigentlich ans Kreuz genagelt hast, weil du gesagt hast, naja, die haben früher mal CDU gewählt. Ob die so toll sind. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dich dargestellt als Linker und eigentlich gegen die Rechten gekachelt. Also, Also ich muss sagen, damit hast du quasi den Honeypot aufgemacht und es kamen garantiert einige ungebetene Gäste, die ihre Meinung sehr lautstark und wahrscheinlich auch nicht so nett kundgetan haben, nehme ich an. Na, ich hab unter anderem von einem Nate Higgers Roh, ich betone, Nate Higgers Roh, den Satz, und es war bereits damals peinlich, gegen rechts zu sein. Oh mein Gott. Ach ja, das ist so herrlich. Nein, das erinnert mich an dieses furchtbare von dem blöden Kra. Echte Männer wählen rechts. Wo ich mir denke, oh ja, genau, das ist es, das macht einen Mann zum Mann, klar. Ich vermute an der ganzen Tatsache ja vor allen Dingen, dass er auf Threads Sachen schreibt. aber ist Kommunalpolitik dann die bessere Politik? Ist es der Ort, wo man auch noch über Politik reden kann? Oder ist es genauso ein Abgrund der Bösartigkeit wie das Internet? Das kommt vermutlich drauf an, wo du in der Kommunalpolitik tätig bist. Ich kann mir vorstellen, dass es Orte gibt, wo es nicht ganz so nett zugeht. Bei uns ist es tatsächlich im Zusammenspiel der Parteien relativ nett, muss ich sagen, weil bei uns ist halt die Situation, dass es eine lokale Partei hier gibt, die absolute Mehrheit hat, noch. Und die können quasi alleine durchentscheiden. Und CDU, SPD, FDP und die Grünen sitzen in der Opposition und können sagen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Ist aber egal, weil die Peto am Ende selber entscheidet. Und jetzt kommt halt noch die AfD dazu, dass wir alle nicht so geil finden. Wir Oppositionsparteien, bis auf die AfD, stellen jetzt eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin und die Zusammenarbeit klappt gut. Also auch die Gespräche untereinander sind gut. Also muss ich sagen, da geht sich kaum einer irgendwie blöde an. Aber jetzt merkt man halt schon, dass gerade innerhalb der Parteien der Ton etwas rauer wird untereinander, wenn es darum geht, dass wir uns damit befassen müssen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir eine große Anzahl von AfD-Leuten demnächst im Stadtrat haben werden und wie wir damit umgehen, weil, also ich bin der Meinung, Zusammenarbeit mit AfD will man eigentlich nicht haben, würde ich am liebsten auch nicht haben. Aber die Alternative, wenn man komplett dicht macht, ist ja, dass die Politik für den Ort und die Kommune auf der Strecke bleibt. Weil wenn du sagst, für alles, wofür die AfD zum Beispiel dafür stimmt, egal, auch wenn wir es seit Jahren wollen, muss ich jetzt dann dagegen sein, weil die AfD dafür ist, dann legst du ja komplett alles lahm. Und ich finde halt, das kann es nicht sein. Sondern wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn die AfD einen Antrag einbringt oder wenn wir irgendwas nur durchkriegen würden mit den Stimmen der AfD, sowas auf gar keinen Fall. Aber du musst ja irgendwie gucken, dass du deine Politik noch machen kannst. Und es gibt halt Leute, die sagen, nein, man muss gegen alles sein. Das heißt, selbst wenn die irgendwas befürworten, was wir wollen und die Stimmen auch gar nicht ausschlaggebend sind von denen, müssen wir trotzdem dagegen sein. Ja, und dann gibt es halt Leute, die sagen, nein, wir müssen einfach gucken, dass wir mit den Parteien Konsens finden, wie wir möglichst wenig Schnittpunkte mit denen hinkriegen, aber unsere Politik hier trotzdem noch machen können. Und ich finde das halt total erschreckend, dass die Diskussion darüber, wie man damit umgeht, in den Parteien schon zu so viel Ärger führt und im Grunde, wenn es hart auf hart käme, völlig lahmlegen könnte, was in so einer Stadt abgeht, politisch, und sie dann am Ende dastehen wie, ja, wir wollten es ja besser machen, wollte ja keiner, und das dann vielleicht noch mehr Leute, die, also diese Entwicklung, das macht mir gerade echt ein bisschen zu schaffen. Vielleicht sehe ich das auch einfach zu schwarz, aber im Moment ist der Ton da untereinander nicht immer so schön. Also wir hatten ja zur Bundestagswahl eingeladen, Kandidatinnen und Kandidaten zum Gespräch, und wir hatten auch dieses Mal sogar einen Kandidaten von der CDU eingeladen und ihn auch zum Gespräch zugesagt bekommen. Ich sage jetzt mal nicht, wer es war. Er hat aber für jeden Fall sein Mandat nicht gekriegt. Oh! Also er hat seinen Kreis gewonnen, aber sein Mandat nicht gekriegt. Jetzt kann man sich's ausrechnen. Okay. Dass er es nicht bekommen hat, weil er ein Arschloch ist, aber das wäre von der Kunstfreiheit gedeckt, wenn ich das sagen würde. Ja, sagen wir es mal so, es ist halt, eine Bundestagswahl ist halt keine linke Spaßveranstaltung, ne? Ja, wenn man mich fragen würde, wäre es eine, aber mich fragt ja wieder mal keiner. Ja, das Witzige ist, wir haben den CDU-Kandidaten und FDP-Kandidaten freundlich abgesagt. Mhm. Und zwar, weil es witzigerweise sich ergab, dass wir 5 Minuten vor den Interviews, also ein paar Tage vor den Interviews, hat die FDP und die CDU im Bundestag gemeinsam mit der AfD über etwas abgestimmt. Ja. Und an der Stelle, das ist so, ich glaube, unser Standpunkt, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber du musst nicht gegen die Dinge sein, die die AfD möchte. Also du darfst gerne frische Luft atmen wollen, du darfst gerne Wasser trinken wollen, du darfst aber auch gerne ein Bier trinken wollen. Wenn die sagen, Bier ist ein leckerer Hopfenblütentee, dann trink doch auch ein Bier, aber nicht mit denen eben. Genau da liegt nämlich der Hund begraben. Wenn du deine eigene Mehrheit nicht zusammenkriegst, wenn du keine Mehrheit mit Unterdemokraten für irgendwas bekommst, dann stimm nicht mit denen ja dafür. Das ist so der Punkt, wo ich glaube, das ist, Zeit, ich korrigiere mich, wenn das, also das ist, glaube ich, der Elite-Standpunkt, dass man einfach nicht mit denen stimmt, sondern, weißt du, wenn du eine Mehrheit hast und die stimmen auch noch dafür, dann kannst du sagen, sogar die Nazis sind dafür, siehst du mal. Aber wenn du halt sagst, ich krieg nicht selbst eine Mehrheit hin, also wenn du, keine Ahnung, was haben wir denn an vernünftigem, eine Vermögenssteuer, stell dir vor, du kriegst eine Mehrheit für eine Vermögenssteuer hin im Bundestag, dann kannst du die das durchexerzieren und dann hast du eine Vermögenssteuer. Wenn du allerdings, keine Ahnung, du hast Linke, Grüne und SPD, die kriegen zurzeit keine Mehrheit im Bundestag, wenn jetzt noch die AfD mitstimmen würde, dann würde ich es nicht machen. Also säße ich jetzt im Bundestag und wäre statt Lars Klingbeil dort, was sogar vielleicht sinnvoller wäre, dann, und ich würde sagen, ich möchte eine Vermögenssteuer und ich hätte die Grünen noch an meiner Seite und ich hätte die Linken an meiner Seite und ich würde sagen, hier, lass uns das machen, dann zählen wir mal durch und dann merken wir, wir haben gar keine Mehrheit. Und dann sagen die Nazis, ey, wir stimmen mit, komm, wir machen's. Wir reichen euch die Hand und geben euch quasi unsere, kein Raum. Also du musst einfach durchzählen und wenn du durchzählst und merkst, du kriegst ohne die deine Mehrheit nicht hin, dann machst du es nicht. Punkt. Wenn du merkst, du kriegst es ohne die hin, dann machst du es. Ich weiß nicht, kennst du Luigi Pantisano? Noch nie gehört. Dann hast du unsere beiden Folgen mit Luigi Pantisano nicht gehört. Ja, Entschuldigung. Das war jetzt eine Fangfrage, verdammt. Luigi Pantisano war Stadtrat in Stuttgart und er hatte gesagt, ja, einfach gar nicht. Also so gar nicht. Also gib denen nicht die Hand, kooperier nicht mit denen, rede nicht mit denen, geh kein Bier mit denen trinken, sei nicht freundlich zu denen, sei so freundlich wie nur nötig. Ja. So ein bisschen wie man mit Bildmitarbeitern umgehen soll. So freundlich, wie es gerade nötig ist. Aber keine Ahnung, die schaffen es selber, eine Tür aufzuhalten, brauchst du nicht machen, machen die selber. Denn sobald du denen die Tür aufmachst quasi oder so freundlich bist zu denen, glauben sie, du magst sie irgendwie. Und das ist so, ich glaube, das ist so die Grenze. Oder sagen wir, nein, Feierabend, das funktioniert nicht. Weil klar kannst du sagen, hey, also ich meine, guck dir an, wo die AfD jetzt Politik betrieben hat. Die haben das Sprachverbot in Thüringen mitbestimmt. Die haben einen Ministerpräsidenten zusammen mit der FDP und mit der CDU gewählt. Also nee. Ohne die hätten sie es nicht hingekriegt und dementsprechend, das ist nicht gut verlaufen. Auch nicht für die FDP ist es gut verlaufen und dementsprechend, nein, macht man einfach nicht. Punkt. Sollte man nicht tun. Das ist auch auf Kommunalebene, wo die AfD tatsächlich mal an die Macht gekommen ist, nie gut gelaufen. Also es ist meiner Meinung nach, ist das einfach, die können halt nichts außer hetzen und Hass verbreiten und Positionen ins Widerlichste verzerren, aber man muss nun mal im Moment damit klarkommen, dass sie nicht verboten sind und darum in diversen Stadträten, Bundestag, sonst wo vorhanden sind. Damit muss man leider klarkommen. Und da muss man eben einen Weg finden, damit umzugehen, ohne ihnen zu viel Einfluss zu geben. Finde ich. Ja, deswegen. Durchaus sinnvoll. Das ist das, was du gesagt hast. Man muss unter Demokratinnen und Demokraten versuchen, seine Mehrheiten zu finden. Und da ist es gerade, glaube ich, Aufgabe des bürgerlichen Lagers natürlich, sich mal Gedanken zu machen, mal die Base zu checken, wie wir jungen Leute zu sagen pflegen. Die Base checken. Die geil. Ja, gut, kommen wir von unserem Thema, wo wir alle viel mehr Ahnung haben, weil wir alle ein Parteibuch besitzen. Wir haben mehr Ahnung, wir haben mehr Meinung, das ist ein wichtiger Unterschied. Und wir haben ein Parteibuch, ja, aber vom nächsten Thema haben wir nicht so viel Ahnung. Ich möchte bitte übrigens kritisch anmerken, ich habe kein Parteibuch, ich habe nur so ein kleines Scheckkärtchen bekommen, bei uns gibt es kein Parteibuch. Bei uns gibt es zumindest mal ein Parteiprogramm, das du als Buch in die Hand gedrückt bekommst. Ich habe gar nichts bekommen. Doch, eine Tasse. Du hast kein, was das Grundsatzprogramm angeht, bekommen? Nö. Wende dich mal in einen Kreisverband. Vielleicht habe ich das aber auch vergessen. Ich bin ja schon einen Tag älter, da funktioniert das Hirn nicht mehr so gut, da rieselt nur noch der Kalk. Und Teile, du brauchst kein Grundsatzprogramm. Bei euch gibt's diesen Schinken von Karl. Das ist kein Schinken, das ist ein kleines Reklamheftchen. Das Manifest ist sehr handlich. Ja, aber das Kapital gibt's ja auch noch. Ja, aber das ist das wirtschaftspolitische Grundsatzprogramm. Das ist nicht die Parteistatuten. Ja, und dann gibt's ja noch diesen Herrn Gramsci, der hat auch noch sehr viel dahingehend geschrieben. Ja, aber der ist ja, also eigentlich ist Gramsci Anarchist, aber das führt ja so weit. Ich würde jetzt in deinem Lager auch einige Anarchisten sehen. Da ja, gibt's auch einige. Die meisten Anarchisten sind in der FDP. Die wollen ja keinen Staat. Da habt ihr die Schnittmenge. Wow. Jetzt geht's gleich unter die Gürtellinie hier. Würdet ihr näher zusammensitzen, also, würdet ihr euch unterm Tisch treten. In guter linker Tradition werde ich jetzt diesen Podcast einfach spalten. Das könntest du tun, wenn Christian nicht dir die Axt weggespart hätte. So, damit haben wir auch den Christian Lindner Gag der Woche scheinbar eingebunden. Das braucht man immer mal wieder. Der jetzt in einem Interview gesagt hat, das hat ihn ganz schön belastet. Aha. Die Zeit. Ja. Ja, diese ganze Zeit. Belastet und das fragt mich keiner. Die ganze offene Feldschlacht. Offene Feldschlacht ist so ein Stichwort. Wie reagiert dein Umfeld denn auf die politische Arbeit? Und so ein bisschen auch auf das feministische Engagement? Die meisten tatsächlich sehr, sehr positiv. Und ein paar haben sich tatsächlich auch schon angefangen zu informieren, ob sie auch in eine Partei eintreten wollen. Es gibt aber auch in meiner Familie eine Person, als ich mitgeteilt habe, dass ich in eine Partei eingetreten bin und in welche, habe ich einen sehr bösen Blick bekommen und habe dann gefragt, ob ich vielleicht direkt das Haus verlassen soll oder ob man mich gerne rauswerfen möchte. Und dann hieß es nur, ja, aber die haben uns doch alles kaputt gemacht. Und ich sag mal so, wir versuchen das Thema Politik in dem Haushalt nicht mehr anzusprechen, weil das immer nur zu Ärger führt. Also da wird sich immer nur gestritten. Also von daher ist die Begeisterung nicht so groß, aber 99% der Leute sehen das sehr positiv. Ist ja ein legitimer Punkt, das man kurz noch als Einschub. Man kann sich ja auch immer dazu entscheiden, nicht über Politik zu sprechen. Ja, und ich sehe das auch so, gerade wenn es zum Beispiel um Familie geht, ist es für mich besser, nicht drüber zu sprechen, weil ich weiß, dass es sonst die Gefahr bestehen würde, dass da Bande gekappt werden, die ich schon gerne noch hätte. Also muss ich schon sagen. Genau. Ja, manchmal muss man Opa Güntrich auch sagen, okay, ja, ist okay. Du kennst die grüne Partei schon als braun, weil der Weg der Bananen, also heute wow. Grün, morgen gelb und übermorgen braun. Wow. Na, der hieß früher heute grün, morgen gelb und übermorgen schwarz. Also heutzutage kann man von braun. Ja. Ja. Ja, und was das feministische Engagement angeht, oder sind wir da bei dir eigentlich komplett an der falschen Adresse und ist das nur Mels Thema? Sagen wir mal so, es ist mehr Mels Thema. Ich bin da nicht ganz so krass hinterher, wobei ich sagen muss, dass ich auch da in meiner Familie, in dem gleichen Haushalt gerne mal die Klappe aufmache und das gar nicht so gern gesehen ist, weil ich schon finde, also es ist mir bewusst, wenn man älter wird, kann man sich nicht einfach so ändern und es ist halt viel alter weißer Mann Mentalität, die man dann schon ewig mit sich rumschleppt, aber so manche Sprüche und abwertende Kommentare, so jetzt nicht gegen mich, aber gegen Frauen allgemein oder auch gegen Feminismus, da denke ich mir dann schon so, okay, da muss ich jetzt mal was zu sagen und da kommt man dann auch nicht immer so gut bei weg und darf sich was anhören, aber ich kann dann auch den Mund nicht halten. Aber so richtig krass dahinterher bin ich nicht. Da bin ich dann schon eher auf anderen Wegen unterwegs. Da ist dann eher so Tierschutz und Klimaschutz ist dann mehr so mein Ding. Ja gut, ich meine, das ist ja das Witzige. Hier sitzen ja nicht nur drei Menschen, die irgendwie eine Parteimitgliedschaft oder ein Parteibuch haben. Es gibt ja hier auch drei Menschen, die witzigerweise Katzen haben. Katzen, genau. Katzen ist ein gutes Thema. Also genau, ist die Öffentlichkeit gerade empfänglich für Katzenthemen? Die Öffentlichkeit ist immer empfänglich für Katzenthemen. Katzen machen das Leben besser. Also ich meine, auch Hunde machen das Leben besser. Aber nicht mein Leben, weil ich nicht genug Disziplin habe für Hunde. Deshalb kann ich immer sagen, hey, Katzen kann man sowieso nicht erziehen. Sie können mir auf der Nase rumtanzen. Bei so einem Hund ist das schwieriger. Kannst du das bitte meinem Nachbarn verraten? Wir haben hier in der Nachbarschaft einen Hund, der jault jeden Morgen. Dem geht's irgendwie morgens einfach nicht gut. Und das Schlimme ist, man möchte ja in dem Moment eigentlich diesen Hund irgendwie so treten und sagen, hör auf. Aber auf der anderen Seite will man eigentlich, wenn man dann 5 Sekunden nachdenkt, sein Herrchen treten und denkt sich, Herrchen, es gibt den Grund, dass dein Hund den ganzen Morgen da jault. Kannst du den Grund vielleicht verstehen? Möglicherweise liegt sogar in deiner Macht, es zu ändern. Gut, bei Katzen kannst du es halt nicht, aber Katzen jaulen halt auch nicht die Nachbarschaft zu. Das glaubst nur du. Dann hast du meinen Kater noch nicht gehört. Warum? Also ich sag mal so, wenn Tabby, also nehmen wir mal an, ich gehe ins Bett und Tabby liegt im Wohnzimmer und hat das nicht so richtig mitgekriegt und ich mache das Licht aus und er wacht 5 Minuten später auf und merkt, ich bin nicht mehr da, dann wird aber richtig laut geschrien. Dann wird richtig laut geschrien und dann wird auch durch die Wohnung gerannt und immer weiter geschrien, bis ich dann irgendwann rufe so, Tabby, komm hierher. Dann muss ich ein bisschen Licht anmachen, damit er so richtig schnallt, wo ich bin. Weil ich glaube, der ist dann noch so halb am Schlafen und erst dann hört er wieder auf und es ist richtig laut. Richtig laut. Ja. Also wir haben es witzigerweise geschafft, unseren Katzen beizubringen, dass wir ein Schlafzimmer haben und da schlafen wir und sie haben den Rest der Wohnung und können den Rest der Wohnung nutzen, aber die schlafen nicht bei uns im Schlafzimmer. Und deswegen haben die bei uns auch keinen Mounts-Effekt, dass sie sagen, hallo, übrigens, wir liegen hier draußen, sondern die haben halt auch sich gegenseitig und kommen damit wunderbar klar. Deswegen, also ich verstehe, ich kenne es von unserem alten Kater, der war alleine. Und der hat dann auch tatsächlich, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen und dann gesagt haben, so, jetzt sind wir wieder da. Katzensitter hatte dann so seine Zeit mit ihm, aber wir waren dann wieder da. Und wenn er dann quasi dachte sich, naja, wir sind ja wieder da und dann haben wir vielleicht eine Stunde mit denen verbracht, dann sind wir trotzdem pennen gegangen und dann war die Türe halt wieder zu. Und dann gab es halt wirklich so Katzenjammer über Nacht. Da. Aber so laut wie der Hund war es nicht. Ja, also meine beiden hätten sich theoretisch auch gegenseitig, aber sie kommen ja nicht so supi gut miteinander klar. Also das ist jetzt nicht so, dass die beisammen liegen und kuscheln und so. Gar nicht. Also wenn die mal die zusammen... Die putzen sich auch nicht gegenseitig. Nein. Also Tabby möchte das immer bei Snorre, aber Snorre hasst es. Und wenn er es mal 5 Sekunden duldet, ist super. Aber dann wird auch sich schon gekloppt. Aber sie sind auch keine Geschwister wahrscheinlich. Doch, das sind Brüder, ja. Ach so. Aha. Das ist nicht pauschal so, dass Katzengeschwister gut miteinander auskommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vergessen die das auch, selbst wenn die zusammenbleiben, dass die verschwistert sind, sondern es sind halt einfach nur 2 Katzen. Ja. Ja, das sowieso. Das ist, ich könnte das unsere auch beiden nicht mal vergessen. Wir haben unseren beiden Katzen, wir haben beide Katzen kastrieren lassen, beziehungsweise sterilisieren lassen. Und da kam dann auch schon die Frage so, wieso, ihr habt 2 Katzen, die sind doch Geschwister. Und ich guck sie Personen an und, ja genau. Und die Moralphilosophie der Katzen kannst du mit denen super diskutieren. Die kennen sich da ganz arg aus, dass sie bitte unter Geschwistern nicht miteinander in die Kiste fallen. Ja, Katzen sind wie Saarland. Also Menschen, manche Menschen haben ja sowieso Vorstellungen von Katzen. Selbst wenn sie Katzen halten. Wir hatten eine potenzielle Katzensitterin hier. Wegen was anderem. Nicht, weil sie auf Polly aufpassen sollte, sondern sie musste einen Schlüssel abholen für ein anderes Sitting, was wir gemeinsam gemacht haben. Und haben sie kurz reingebeten, damit sie Polly kennenlernt. Und Polly ist eine Wohnungskatze. Polly ist zum einen in der Wohnungshaltung wahrscheinlich groß geworden und zum anderen ist die so gut wie blind, die lässt du halt nicht raus. Und also ne, ist eine Wohnungskatze und sie guckte sich unser Schätzchen so an, unser Baby, und dann war sie quasi schon wieder raus und sie guckte sich aber nochmal in der Wohnung um und dann fragte sie, ob die Katze, wo die Katze denn auf Toilette geht, ob die kein Katzenklo hat. Wir haben uns nur angeschaut und ich musste runterschlucken, dass Polly halt so wohl erzogen ist, dass sie das Wasserklosett natürlich benutzen kann, ob ihre Katze das nicht tut. Wo soll die denn sonst hingehen? Und ja, dann haben wir ihr das Katzenklo gezeigt und dann hat die das Katzenklo mit großen Augen angeschaut und ich dachte mir, das habe ich einfach nur im Fressnapf gekauft. Da standen viele verschiedene Modelle. Das kann nicht so besonders sein eigentlich. Für die war das... Aber was ist denn das für ein Katzenklo? Hat das die Form von einer Rakete oder was? Nein, das ist einfach ein ganz normales, so eins mit Deckel drauf. Das ist ein ganz normales Katzenklo, da geht die Katze drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht gehen ihre Katzen ja aufs Wasserklosett. Es gibt viele Menschen, die haben Katzenklos, die einfach nur eine Schale sind, ohne Deckel drauf. Ja, aber man kennt doch trotzdem die, also meine sind, als sie noch jünger waren, auch auf Katzenklos mit Deckel gegangen. Irgendwann waren sie dafür zu, ich sag mal netterweise zu groß, aber ich meine zu fett. Und seitdem haben sie halt kein Klo mehr mit Deckel, aber die kennen halt beides. Und ich meine, also sorry, aber wenn du dich mit Katzen nur 5 Minuten beschäftigst, kennst du doch auch Klos mit Haube. Also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, aber okay, war das Konzept Katzenklo, glaube ich, insgesamt irgendwie nicht so geläufig, weil also das war. Sie hat noch nicht mal gefragt, was Katzenklo steht, sondern wie die Katze auf Toilette geht. Ja, vielleicht hat sie gedacht, du hältst sie immer zum Fenster raus. So, und jetzt geht's los. Ja, schön den König der Löwen. Tanja! Ja. Weiß man das nicht. Das mache ich ja sowieso manchmal mit ihr und das hasst sie wie die Pest. Sie findet sowieso nicht so witzig, wenn ich sie auf den Arm nehme, das darf nur mein Freund. Und wenn ich dann noch den König der Löwen-Move mache, dann zieht mich immer total angepisst an. Wenigstens guckt sie nur angepisst. Ich wäre danach, zumindest bei Tabby, ein blutiges, gehacktes Ding. Also das würde ich nicht überleben. Man muss zur Polly's Ehrenrettung sagen, dass sie ein Persamix ist. Das heißt, die guckt eh immer angepisst. Ach so, ja gut, okay. Ja, dann. Ja, es hat sich auch bei uns zu Hause so zu der Slang eingebürgert. Na, wir kennen ja Polly jetzt zwar nicht von live, aber wir kennen halt Zylies Storylines, weil man kriegt ja alles über WhatsApp heutzutage mit. Und Polly ist ja die Ärmste. Aber selbst wenn wir unsere Katzen streicheln und sagen, oh, du bist die Allerärmste. Naja, nicht ganz, Polly geht's schlechter, aber. Also unsere Katzen kennen sogar Polly. Das Witzige ist ja auch, wir haben ja unsere beiden Kätzchen, wir haben ja einen 7er-Wurf gehabt, aus dem wir auswählen hätten dürfen. Und wir haben dann ausgewählt und die beiden Katzen, die wir ausgewählt haben, haben wir dann aber nicht bekommen, weil, nee, die haben wir jetzt dann doch schon anderweitig versprochen. Also wir haben die anderweitig versprochen, sonst hätten wir 2 Kater gehabt, was jetzt auch so gut ist, dass wir eine Katze in einen Kater haben. Und die andere Katze, die wir hätten haben wollen, da haben die dann gesagt, nee, die wollen wir selber behalten, weil uns ist die Mutter gestorben. Also denen ist tatsächlich, ja, das ist eine ganz coole Geschichte. Die hatten eine Katze, die ist denen aber verstorben und dann ist denen eine andere zugelaufen. Okay. Und die war gar nicht so lange da und schwupps war die schwanger. Ah ja, Und dann hatten die einen 7er-Wurf. Und diesen 7er-Wurf, da haben die dann gesagt, hey, wir suchen Katzen, Leute, die die Katzen haben wollen. Haben gesagt, wir hätten gern zwei. Dann haben wir so eine raussuchen dürfen. Also waren wir einmal da und haben dann auch die Katze live und in Farbe gesehen. Also beziehungsweise in Schwarz und Weiß. Und da haben uns die Katzenbabys schon so langsam, aber sicher so, oh, das wäre doch schön, das wäre doch schön. Und dann haben die am Ende, dann starb denen die Katze weg. So mit, keine Ahnung, 6 Wochen oder so. Und haben die 7 Katzenkinder alleine großgezogen, so mit Flasche und hast du nicht gesehen. Und dann haben die sich natürlich logischerweise aus dem 7er-Wurf eine rausgesucht und gesagt, na, die wollen wir haben. Und das war dann halt auch die wir halt haben wollen. Aber dann haben wir gesagt, ja, verständlich. Und deswegen hießen unsere beiden Katzen auch am Anfang Barmer Ersatzkätzchen. Wow. Na, wegen Barmer Ersatzkasse. Ja, Barmer, das ist schon klar, aber ich muss den anderen Menschen da draußen erklären, wir machen einen Podcast, das hören noch Leute. Aber ich muss sagen, da bin ich jetzt sehr froh, dass die Katzen nicht verstehen, wieso ich sie so nennt, weil das ist so ein bisschen so, als würde Tabby verstehen, warum ich ihn manchmal Speckfürst nenne. Das ich auch mal ganz froh, dass er es nicht versteht. Ja, aber das Schöne ist, wir haben jetzt beide den ersten Geburtstag hinter sich und ich habe schon ganz klar signalisiert, dass wir die beiden auch liebend gern da haben, auch wenn sie mal irgendwann die Barmer Ersatzkätzchen waren, sind es doch die besten Katzen, die wir haben hätten können. Ja. Das aber Spitznamen für die eigenen Katzen sind doch eigentlich typisch, oder? Also ich nenne Polly eigentlich nie Polly. Polly ist eigentlich immer Captain Stinkmaus. Captain Stinkmaus, wie süß ist das denn? Oh. Ja. Und um die Verhältnisse zu klären, ist mein Freund dann meistens Lieutenant Stinkmaus. Ach so. Ah ja, da haben sich dann zwei gefunden anscheinend. Das hat sich dann so natürlich ergeben. Aber ja. Siehst du, ja, Katze und Katzen stinken, also machen wir uns nichts vor. Katze sollte man nicht am Mund riechen. Ja, wobei, wenn es zu sehr aus dem Mund riecht, sollte man vielleicht auch mal zum Tierarzt gehen. Es ist dezent, aber es stinkt. Vor allen Dingen, wenn sie direkt vor deinem Gesicht hängt. Ja. Also Snorre, der hier gerade vor mir rumturnt, muss jetzt auch diesen Herbst wieder Zähne gezogen bekommen. Weil meine beiden ja beide Fall haben, also diese Krankheit, wo die Zähne von innen heraus weggammeln und keiner weiß so richtig, woran es liegt. Und jetzt werden sie auf ihre alten Tage immer zahnloser und er stinkt im Moment auch ziemlich aus dem Maul. Ne? Ja, unsere beiden Katzen haben ja tatsächlich, heißen ja, also wir nennen sie ja gar nicht bei ihrem vollen Namen, weil beide Katzen haben ja bei uns volle Namen bekommen. Also der eine heißt Dr. Schnuggles. Aha. Mhm. Ja, kennst du noch Dr. Schnuggles? Ja, klar. Hallo, ich bin alt genug. Ja, ja, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, vielleicht hat man dich ja von holländischen Drogenkommissaren ferngehalten. Genau. Genau, im Keller bin ich aufgewachsen. Ja, nein, Kind, das ist nichts für dich. Ein holländischer Arzt mit einem Pogo-Stick. Nein, er redet mit einem Baum. Und unsere Katze heißt Miss Daisy. Oh. Wegen Miss Daisy und ihr Chauffeur. Ja. Und ja, das ist immer schön, wenn du zum Tierarzt gehst. Naja, Snuggles. Ja, Dr. Snuggles. Ja, genau. Genau der. Ja. Ja, und sie kriegen ja in der Zwischenzeit auch immer Spitznamen, weil wir ja, also Zweitnamen. Weil Katzen haben ja immer Katzen haben immer deinen Nachnamen. Ja. Und dann kannst du ihnen ja immer noch einen Zweitnamen geben. Also unsere heißen zum Beispiel auch Snuggles Ronny oder Snuggles Enrico. Ja. Oder Snuggles Kevin, je nachdem, wie er sich verhält. Also Tabby hat auch, Tabby ist Lord Tabeus of Chonkington. Das ist eigentlich so sein Name. Snorre hat sowas nicht, aber Snorre ist halt der kleine Prinz. Ja, aber das mit dem Chonkington, das ist schon, also das passt auch sehr gut. Er passt sich seinem Frauchen sehr gut an, sagen wir es mal so. Ja, Snuggles bekam an meinem Geburtstag auch, also er ist ja 3 Tage nach mir geboren, ja. Quasi, er ist ja 3 Tage nach meinem Geburtstag. Und er bekam dann auch den Namen Dr. Snuggles Erich Honecker. Ach so. weil ich habe ja am gleichen Tag Geburtstag wie der Honey. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt was wäre, worauf ich stolz wäre, aber you do you. Naja, ich hab auch noch in meinem Bücherregal irgendwie ein Buch, Briefe an den Genossen Honecker, also. Da tun sich Abgründe hier auf. Ich hab mich mit dem Kerl schon beschäftigt und sympathisch ist er nicht, aber nee, ach. Existiert er nicht. Ach. Was denn? Man kann ja auch, Zeile, mit welchem Diktator teilst du den Geburtstag? Ich weiß nicht, ob ich mir mit einem Diktator einen Geburtstag teile. Ich glaube, teile ich mir den Geburtstag mit Friedrich Schiller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Ich teile mir wahrscheinlich mit mir selber den Geburtstag. Ich habe ja noch realistische Chancen. Also ich bin ja noch nicht ganz so alt wie ihr zwei. Danke. Diesen Diss habe ich verstanden. Na, es geht ja, warte mal. Right into the Kokoro. Ja, also ich könnte ja noch Diktator werden. Also ich könnte mir so ein schönes kleines Land aussuchen und dann da, wenn die eine Stelle als Diktator ausschreiben, so Diktator der Niederlande oder so, wäre schon geil. Also ich meine, da ist ja demnächst, glaube ich, wieder neu gewählt. Die könnten also einen Diktator bauen. Ich würde es machen. Ja, go for it. Man soll seine Träume leben. Sehr geehrter Herr König Wilhelm Alexander der Niederlande, hiermit bewerbe ich mich als Diktator. Meine Qualifikationen: bin bei der Linke, ohne wahnsinnig zu werden, kann Leute anschreien, angenehmes Äußeres. Herzliche Grüße, Ihr Zeilenende. Perfekt. Ich würde dich einstellen, sofort. Beste Bewerbung. Na hier, Baldur von Schirach, Reichsjugendführer. Ja, der ist ja kein Diktator, der war ja nur Unterdiktator. Naja, der die Reichsjugend geführt, das ist ja auch eine Form von Diktatur. Reichsjugend. Das eigentlich Schlimme an Baldur von Schirach ist, dass der ja in der die deutsche Literaturszene quasi mit seinen Genen übernommen hat. Es gibt da Ariadne von Schirach, die ist Autorin, dann gibt's diesen hier von Schirach, der diese Theaterstücke schreibt, diese Verbrechen und all sowas, wo es um Flugzeugabstürze geht, aber irgendwie so ein lustiger, Ferdinand von Schirach heißt der, Krimi-Autor, wird für die ARD verfilmt. Ah, ja, ja, den kenne ich sogar vom Namen. Und dann gibt es Benedikt Welz, was ein Künstlername ist, der gehört nämlich auch in den von Schirach-Clan. Ich merke, du kennst dich aus. Ja, ich lese manchmal Bücher. Das könnte ich vielleicht auch noch in die Bewerbung schreiben, obwohl das disqualifiziert mich wahrscheinlich als Diktator. Ja, weil dann wirkst du zu gebildet, genau. Das geht eigentlich nicht. Scheiße. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, dass ich mir meinen Geburtstag als Todestag teile. Und zwar hat sich an meinem Geburtstag König Ludwig II. In den See geworfen. Und hat gedacht, Deutschland ist mir zu blöd. Ich glaube, ich nippel mal lieber ab. Das ist, also diese kluge Entscheidung hätten eigentlich viele Menschen in der Geschichte treffen sollen. Meinst du Ludwig II. Aus Bayern? Ja, ja. Der Märchenkönig. Okay, ja, ja. Ja, aber der war ja nicht Deutschland, der war ja nicht Bayern. Ja, doch, aber. Heute Deutschland. War ja schon Deutschland. Ja, ja, aber er war nicht von Deutschland irgendwas, sondern nur von Bayern. Ja, er hatte ja einen Kaiser über sich. Ich war ja in seinem Schloss auf Nebensich. So einfach ist das im Deutschen Reich nicht gewesen. Ist doch mir egal, welcher Kaiser neben mir regiert, ne? Zitat Dr. Markus Söder. Wow. Naja, es kommt doch genauso. Ist doch mir egal, welcher Kanzler neben mir regiert. Ja, ich war ja Herrn Chiemsee, da steht ja eines der Schlösser von ihm, und er hat sich ja tatsächlich ein Versailles nachbauen lassen quasi, und er hat auch einen Spiegelsaal bauen lassen, und das Witzige ist, er hat den bauen lassen, nachdem es 1871 in diesem besagten Spiegelsaal die Gründung des Deutschen Kaiserreichs, also einer, ja, nennen wir es mal konstitutionellen Monarchie, gab. Und er war ja kein er mochte ja keine Verfassungen. Er wäre ja lieben gern Diktator gewesen. Ja, der wusste auch, was er wollte. Also Preußen mochte er auch nicht. Welche Überraschung. Welche Überraschung. Ja, gut, die haben sich ja auch über ihn hergemacht. Er hat ja zusammen mit den Österreichern. Du kannst jetzt noch sagen, Zeili, verrat mir mal kurz, mit wem teilst du dir am liebsten den Geburtstag? Mit Tommy Krapweis, Nasan Eckes oder Caroline Kebekus? Eckes ist die mit den Eckes-Granini-Fruchtsäften, oder? Dann mit der. Nein, das ist eine RTL-Trulla. Dann nicht mit der. Wer war den anderen? Tommy Krapweis und Caroline Kebekus. Tommy Krapweis ist der Erfinder von Bernd das Brot. Dann mit denen. Bernd das Brot ist super. Bernd das Brot ist mein Spirit Animal. Okay. Fühle ich. Ja, ich bin auch genauso ein Sonnenscheinchen wie Bernd. Lassen wir mal so stehen. Ich habe gerade mal geschaut. Also du teilst dir den Geburtstag mit Gnaeus Julius Agricolae. Agricola. Agricola. Dann mit Taejong, König der Joseon-Dynastie in Korea. Mit Karl dem Kahlen. Ja, man sieht's. Das wird so langsam, ne? Arbeitet. Nee, ich rede von Steffi. Achso, du redest jetzt von Steffis Geburtstag. Ja, also Karl genau. Bin ich noch nicht. Das geht noch. Hast du Glück. Dann, wen haben wir hier noch? Anton Drexler, deutscher Politiker, Mitbegründer der Deutschen Arbeiterpartei, DAP, als Vorläufer der NSDAP. Toll! Das will man nicht. Das hätte ich dir auch sagen können. Super! Ja, wen man so alles bekommt. Kubanischer Revolutionär und Politiker Armando Hart. Also Hart. Wie Hart. Also irgendwie sind das alles Leute, von denen ich in meinem Leben sehr wenig gehört habe. Ja. Also bis auf den Drexler. Aber sonst, ja, kann ich jetzt auch nicht sagen, wer davon mir sympathisch ist oder nicht. Also. Alright. Kennst du nicht, ist ein gutes Stichwort, für alle, die dich noch gar nicht kennen oder euren Podcast nicht kennen oder deinen Twitch-Kanal nicht kennen, hier hast du jetzt einfach mal schamlos Zeit und Raum zu werben für die Taschenuschis, deinen Twitch-Kanal und keine Ahnung, alles, wofür du werben möchtest. Eigentlich will ich gar nicht werben. Ich komme mir immer so vor wie so ein fieser Bittsteller. So, bitte, bitte, gib mir Aufmerksamkeit. Also, wer Bock hat auf Podcasts, die keinen Mehrwert haben, der kann sich ja mal die Taschenuschis anhören. Und wer Bock hat auf einen Twitch-Kanal, der keinen Mehrwert hat, kann ja mal bei Shabby Duddled reingucken und das war's. Ja, gut. Das war schnell. Also, wenn du nicht mitstellen möchtest, du kannst auch Werbung für deine Lieblings-Shampoo-Marke machen oder sowas. Balea. und zwar für Sensitiv. Balea Sensitiv ist sehr gut für meine Haare. Mhm. Kann ich jetzt voll Werbung für... Nee, Werbung ist nicht so mein Ding. Ich kann sowas nicht. Deshalb bin ich auch nicht irgendwie im Außenvertrieb oder so, um irgendwas zu verkaufen. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich kaufe lieber, statt zu verkaufen. Ich konsumiere. Ja, meins auch nicht. Ich bin kein Vertriebler. Nee. Marketing ja, aber Vertrieb nein. Ah, nee. Wollte mich auch gegen die bösartige Unterstellung wehren, dass Menschen, die Werbung machen, gute Außendienstler sind. Ich glaube tatsächlich, das hat nicht so viele Schnittmengen irgendwie. Auch wenn viele Menschen das glauben, aber ich denke das nicht. Ich werde hier die ganze Zeit von unten angegrabbelt und angemaunst, weil jemand Hunger hat. Ja. Das ist Zeit für Abendessen. Ja. Also hier ist auch Zeit für Abendessen. Ich werde zwar nicht angegrabbelt, aber ich habe es in der Küche schon energisch klappern gehört. Wieso wirst du nicht angegrabbelt? Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, ich würde auch gerne angegrabbelt werden, aber ja. wenn er für mich kocht, ist auch okay. Wollte gerade sagen, sein Freund ist gerade am Kochen, der krabbelt ihn unten gerade nicht an. Und bei mir krabbelt der Magen, bei mir krabbelt ja keine kleine Tier hier. Die bleiben draußen, wenn hier gepodcastet wird. Nee, bei mir ist alles offen. Ich habe hier Open House Policy. Quasi die Kater wohnen hier und ich darf mit ihnen wohnen. So sieht das bei mir aus. Das Einzige, was zubleibt, ist der Abstellraum. Weil ich nicht möchte, dass sie in Putzsachen rumrennen oder so und da irgendwie an irgendeinem reinen Soda-Gemisch lutschen oder so. Und alles andere ist offen. Aber du könntest ihnen doch im Putzschrank erklären, wie man mit diesem Mob, weißt du, so kleine Katzenmöppchen. So genau, das habe ich mir überlegt, weil ich habe schon zu ihnen gesagt, Leute, es ist eigentlich unfair, dass ich arbeiten gehen muss, ja, und ihr hier den ganzen Tag faul auf eurem Hintern liegt und Snorre morgens auch noch rumheult, wenn ich ins Büro muss und immer so, nein, geh nicht weg, streiche mir den Bauch. Ja, und sie machen irgendwie gar nichts dafür. Ich gebe auch noch meine Kohle aus für sie. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ihnen ja kleine Puschen kaufen, so Feudel. Und dann könnten sie wenigstens hier den Boden putzen. Aber sie waren nicht ganz so begeistert davon. Ich habe es mal probiert mit so kleinen Söckchen alternativ. Aber das Echo war eher unbegeistert, sagen wir es mal so. Also halten wir fest, du hast ja zwischendurch gesagt, dass Katzen das Leben besser machen. Korrekterweise müsste es eigentlich heißen, dass wir das Leben der Katzen besser machen. Ja. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, es hält sich die Waage, aber nein, eigentlich nicht. Aber sie sind meine Babys. Ich wollte nie Kinder, aber Katzen, gimme more, kein Problem. Was diese kleinen Pets angeht, wir waren die Tage hier in einem Shishi-Markt, wo du so auch so keine Putzutensilien hast, du nicht gesehen, sowas kriegst. Und wir haben hier eine relativ gute Einordnung, wer putzt und wer nicht putzt. Nämlich wir putzen beide und die Katzen putzen nicht. Aber da wir beide putzen und beide der eine macht mal die Wanne, das Klo, der andere macht dies, der andere. Also wir haben eine gute Verteilung. Und es war sehr witzig, weil wir waren in diesem Shishi-Laden und ja, hinter uns war eine Dame, die telefonierte relativ laut. Und wir haben uns schon so ein bisschen gewundert und dann hat sie irgendwann aufgelegt. Und wir kamen am Putzgedönse vorbei und die Liebste sagte, ah, guck mal. Ich so, was ist das? Ja, damit kann man... Das ist sowas, ich so, was macht man damit? Na, putzen. Ich sagte nur so scherzhalber, um sie so ein bisschen aufzuziehen. Sag mal, putzt du? Und dieser Witz hätte funktionieren können, bis die Dame nebendran, die davor noch laut telefonierte, sich einmischte und sagte, entschuldigen Sie, dass ich mich hier einmische, aber immer dann, wenn ihr das nicht seht. Oh Gott. So, wer ist jetzt ihr? Die gelben Engel? Ihr alle Männer? Zeili, siehst du nicht, wenn Frauen putzen? Am gleichen Tag später stand ich in der Küche und putzte etwas und sagte, Schatz, jetzt nicht reinkommen, ich putz gerade, damit ihr das nicht seht, müsst ihr draußen bleiben. Aber es war herrlich. Du wirst im Supermarkt von irgendeiner Troller so doof angemacht und wegen, immer wenn ihr das nicht seht. Ja. Ja, das sind so die Dinge, wo ich mir denke, also da kann man auch einfach mal lassen, sich einzumischen, weil vielleicht necken die Leute sich gerade nur. Es gab ja jetzt auch keinen Gewaltausbruch oder so. Dann lass doch die Menschen einfach Menschen sein. Dieser Gewaltausbruch, dieser leichte Stupser in die Seite von ihr, so, also ich dachte, sie hätte vielleicht einen Schlag in den Nacken gegeben oder so. Dann. Ja, was, das wäre ja auch eine Option gewesen, aber was ist so, dass ich da, Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber immer wenn ihr das nicht seht. Ich dachte mir so, juhu, geiselhaft. Bitterkeit plus 10. Weiß Bescheid. Ja, Judy, das war unsere Rausschmeißergeschichte. Ich sag schon mal Tschüss, Zeilenende hat das vorletzte Wort und Steffi, du darfst dann einfach schamlos weiterquatschen, bis du halt Tschüss sagst. Das ist so bei uns Regel. Tschüss und vielen Dank, dass du natürlich da warst. Also die Frau hat ja grundsätzlich einen Punkt damit, dass Männer natürlich grundsätzlich das Problem sind, aber das würde an dieser Stelle auch zu weit führen. Macht's gut, ciao. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch sagen soll, außer es hat einen Grund, warum ich schon sehr lange Single bin. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, whatever. Und bis dann.